Abschnitt 15 Aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fragmente aus Eusebios Antwort. Gestalt hat nur für uns, was wir überschauen können. Von dieser Zeit aber sind wir umfangen, wie Embryonen von dem Leibe der Mutter. Was können wir also von ihr Bedeutendes sagen? Wir sehen einzelne Symptome, hören einen Pulsschlag des Jahrhunderts und wollen daraus schließen, es sei erkrankt. Eben diese uns bedenklich scheinenden Anzeigen gehören vielleicht zu der individuellen Gesundheit dieser Zeit. Jede Individualität aber ist ein Abgrund von Abweichungen, eine Nacht, die nur sparsam von dem Licht allgemeiner Begriffe erleuchtet wird. Darum, Freund, weil wir nur wenige Züge von dem unermesslichen Teppich sehen, an welchem der Erdgeist die Zeiten hindurch webt, darum lass uns bescheiden sein. Es gibt eine Ergebung, in der allein Seligkeit und Vollkommenheit und Friede ist. Eine Art der Betrachtung, welche ich Auflösung im Göttlichen nennen möchte. Dahin zu kommen, lass uns trachten und nicht klagen um die Schicksale des Universums. Damit du aber deutlicher siehst, was ich damit meine, so sende ich dir hiermit einige Bücher über die Religion der Hindu. Die Wunder uralter Weisheit, in geheimnisvollen Symbolen niedergelegt, werden dein Gemüt berühren. Es wird Augenblicke geben, in welchen du dich entkleidet fühlst von dieser persönlichen Einzelheit und Armut und wieder hingegeben dem großen Ganzen, wo du es mehr als nur denkst, dass alles, was jetzt Sonne und Mond ist und Blume und Edelstein und Äther und Meer, ein einziges ist, ein heiliges, das in seinen Tiefen ruht ohne Aufhören, selig in sich selbst ewig umfangend, ohne Wunsch nach dem Tun und Leiden der Zweiheit, die seine Oberfläche bewegt. In solchen Augenblicken, wo wir uns nicht mehr besinnen können, weil das, was das einzelne und irdische Bewusstsein weckt, dem äußeren Sinn verschwunden ist, unter der Herrschaft der Betrachtung des Innern. In solchen Augenblicken verstehe ich den Tod, der Religion Geheimnis, das Opfer des Sohnes, und der Liebe unendliches Sehnen. Ist es nicht ein Winken der Natur, aus der Einzelheit in die gemeinschaftliche Allheit zurückzukehren, zu lassen das geteilte Leben, in welchem die Wesen etwas für sich sein wollen und doch nicht können? Ich erblicke die rechte Verdammnis in dem selbstsüchtigen Stolz, der nicht ruhen konnte im Schoß des Ewigen, sondern ihn verlassend seine Armut und Blöße decken wollte mit der Mannigfaltigkeit der Gestalten und Baum wurde und Stein und Metall und Tier und der begehrliche Mensch. Ja, auch das, o Freund, was Sie alle nicht ohne Murren und Zweifeln betrachten mögen, das trübere Alter, ich verstehe seinen höheren Sinn jetzt. Entwickeln soll sich im Lauf der Jahre das persönliche Leben, sich ergötzen im Für-sich-Sein, seinen Triumph feiern in der Blüte der Jugend, aber absterben sollen wir im Alter dieser Einzelheit. Darum schwinden die Sinne, bleicher wird das Gedächtnis, schwächer die Begierde und des Daseins fröhlicher Mut trübt sich in Ahndungen der nahen Auflösung. Es sind die äußeren Sinne, die uns mannigfaltige Grade unseres Gegensatzes mit der fremden Welt deutlich machen. Wenn aber die Scheidewand der Persönlichkeit zerfällt, mögen sie immerhin erlöschen. Denn es bedarf des Auges nicht, unser Inneres und was mit ihm eins ist, zu schauen. Auch ohne Ohr können wir die Melodie des ewigen Geistes vernehmen. Und das Gedächtnis ist für die Vergangenheit, es ist das Organ des Wissens von uns selbst im Wechsel der Zeiten. Wo aber nicht Zeit ist, nicht Vergangenes noch Künftiges, sondern ewige Gegenwart, da bedarf's der Erinnerung nicht. Was uns also abstirbt im Alter, ist die Vollkommenheit unseres Verhältnisses zur Außenwelt. Abgelebt mögen also die wohl im Alter zu nennen sein, die von nichts wussten als diesem Verhältnis. So fürchte ich höhere Jahre nicht, und der Tod ist mir willkommen. Und zu dieser Ruhe der Betrachtung in allen Dingen zu gelangen, sei das Ziel unseres Strebens. Deutlich liegt deine Bahn vor mir, Geliebtester. Denn erkannt habe ich dich vom ersten Augenblick unserer Annäherung, die, das Bewusstsein wird mir immer bleiben, von Gott gefügt war. Nie habe ich so das Angesicht eines Menschen zum ersten Mal angesehen, nie solch Gefühl bei einer menschlichen Stimme gehabt, und dies Göttliche und Notwendige ist mir immer geblieben im Gedanken an dich. Und so weiß ich auch, was notwendig ist in dir und für dich, und wie du ganz solltest leben in der Natur, der Poesie und einer göttlichen Weisheit. Ich weiß, dass es dir nicht geziemt, dir so ängstliche Studien vorzuschreiben. Die großen Kunstmeister der Vorwelt sind freilich da, um gelesen und verstanden zu werden, aber wenn von Kunstschulen die Frage ist, so sage ich, sie sind da gewesen, jene Meister, eben deswegen sollen sie nicht noch einmal wiedergeboren werden. Die unendliche Natur will sich stets neu offenbaren in der unendlichen Zeit. In der Fülle der Jahrhunderte ist Brahma oftmals erschienen, aber immer in neuen Verwandlungen. Dieselbe Gestalt hat er nie wiedergewählt. So tue und dichte doch jeder das, wozu er berufen ist, wozu der Geist ihn treibt, und versage sich keinen Gesang als den missklingenden. Doch zag ich im Ernste nicht für dich. Die strebende Kraft wird den, welchen sie bewohnt, nicht ruhen lassen. Es wird ihm oft wehe und bange werden ums Herz, bis die neugeborene Idee gestillet hat des Gebärens Schmerz und Sehnsucht. Gestern lebte ich ein paar selige Stunden recht über der Erde. Ich hatte einen Berg erstiegen, an dessen Umgebungen jede Spur menschlichen Anbaus zu Zweck und Nutzen verschwand. Es ward mir wohl und heiter. Zwei herrliche Reiher schwebend über mir badeten ihre sorgenfreie Brust in blauer Himmelsluft. Ach, wer doch auch schon so dem Himmel angehörte, dachte ich da, und klein schien mir alles Irdische. In solchen Augenblicken behält nur das Ewige Wert, der schaffende Genius und das heilige Gemüt. Da dachte ich dein, wie immer, wenn die Natur mich berührt. Oft gab ich dem Flusse, wenn der Sonne letzte Strahlen ihn erhellen, Gedanken an dich mit, als würden seine Wellen sie zu dir tragen und dein Haupt umspielen. Leb wohl, in meinen besten Stunden bin ich stets bei dir. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Alice Stein.